Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. Let's go to verse 11. Gehen wir zu Vers 11. The beautiful message you've heard right from the start is that we should walk in self-sacrificing love towards one another. Die schöne Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, ist, dass wir in aufopfernder Liebe zueinander leben sollen. It's interesting that John is saying that this is the message that we heard from the beginning. Es ist interessant, dass Johannes sagt, dies sei die Botschaft, die sie von Anfang an gehört haben. I wonder if John paid more attention than the other disciples to this message of Jesus. Ich frage mich, ob Johannes dieser Botschaft von Jesus mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat als die anderen Jünger. Obviously, John is correct when he says that was the message from the beginning. Offensichtlich hat Johannes recht, wenn er sagt, dass dies die Botschaft von Anfang an war. Because if you read Matthew chapter 5 and chapter 6, in the very beginning, Jesus preached love. Denn wenn man Matthäus 5 und 6 liest, predigte Jesus von Anfang an die Liebe. Jesus taught the people in the very beginning that we even have to love our enemies. Jesus lehrte die Menschen von Anfang an, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen. But from history and also from reading the gospel and the letters, it seems John was specially taken by that message. Sowohl der Geschichte als auch seinem Evangelium und seinen Briefen zufolge scheint Johannes von dieser Botschaft besonders berührt gewesen zu sein. I think it is something we really need to think about. Ich denke, wir müssen wirklich darüber nachdenken, that the message that Jesus preached from the beginning was to love sacrificially. Dass Jesus von Anfang an aufopferungsvolle Liebe predigte. And yet it seems the church has made this a side issue. Dennoch scheint die Gemeinde dies zu einer Nebensache gemacht zu haben. So many Christians are more concerned to having the right doctrine than to walking in love. So viele Christen sind mehr damit beschäftigt, die richtige Lehre zu haben, als in Liebe zu leben. Which of course is completely anti-Christian. Was natürlich völlig unchristlich ist. Didn't Jesus give us a new commandment? Hat uns Jesus nicht ein neues Gebot gegeben? To walk in self-sacrificing love. In aufopfernder Liebe zu leben. I like that the Passion says self-sacrificing because that's what the word love really means in the Greek. Mir gefällt es, dass es in der Passion-Übersetzung selbstaufopfernd heißt, denn das bedeutet das Wort Liebe im Griechischen wirklich. I like to describe agape love in this way. Ich beschreibe die Agape-Liebe gerne so. Agape love is to suffer pain voluntarily. Agape-Liebe bedeutet, freiwillig Schmerzen zu erleiden. Which means that you sacrificially choose to suffer for the other people. Was bedeutet, dass man sich aufopferungsvoll dafür entscheidet, für andere zu leiden. But John doesn't only say the message you've heard, but the Passion puts in the word beautiful. Johannes sagt nicht nur die Botschaft, die ihr gehört habt, sondern in der Passion-Übersetzung wird das Wort schön hinzugefügt. I don't think there's anything more beautiful than people who truly love. Ich denke nicht, dass es etwas Schöneres gibt als Menschen, die wirklich lieben. It doesn't matter how beautiful you make yourself on the outside. Es spielt keine Rolle, wie schön du dich äußerlich darstellst. You can wear the nicest clothes, have the best makeup if you're a woman. Du kannst die schönsten Kleider tragen, das beste Make-up haben, wenn du eine Frau bist. You can have everything perfect exterior. Du kannst äußerlich alles perfekt haben. But if you don't walk in self-sacrificing love, you're not really a beautiful person. Aber wenn du nicht in selbstaufopfernder Liebe lebst, bist du nicht wirklich ein schöner Mensch? Not from God's point of view. Nicht aus Gottes Sicht. Because love is everything. Without love, you failed. Denn Liebe ist alles. Ohne Liebe hast du versagt. And it's very important that the Bible says that we need to walk in this self-sacrificing love towards one another. Es ist sehr wichtig, dass die Bibel sagt, dass wir in dieser selbstaufopfernden Liebe zueinander leben müssen. Many Christians, they choose whom they love sacrificially. Viele Christen suchen sich aus, wen sie aufopferungsvoll lieben. But one another takes away the options of choosing. Aber einander schließt die Möglichkeit der Wahl aus. And of course, if you look in the original Greek of this very verse, the word one another is allelon. Wenn man diesen Vers im griechischen Original anschaut, ist das Wort für einander natürlich allelon. And I've talked a lot about this. Darüber habe ich schon viel gesprochen. For me, the word that describes the true church of Jesus Christ more than any other word is the word allelon. Für mich ist allelon das Wort, das die wahre Gemeinde Jesu Christi am besten beschreibt. And in the Greek, the word that we have to love or walk in love is written in the active voice. Im Griechischen steht das Wort, dass wir lieben oder in Liebe wandeln müssen, in der aktiven Stimme. And in the present tense. Und im Präsens. Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? It means present is always now. Es bedeutet, dass die Gegenwart immer jetzt ist. So this means every single moment of your life you're supposed to walk in self-sacrificial love. Das heißt, dass du in jedem einzelnen Moment deines Lebens in selbstaufopfernder Liebe leben sollst. I so love the word allelon because it doesn't exclude anybody and it includes everybody. Ich liebe das Wort allelon wirklich, weil es niemanden ausschließt, sondern alle einschließt. In the church we have so much of this kind of group spirit. Es gibt so viel Gruppengeist in der Gemeinde. We like to be together with the people that we enjoy being with. Wir sind gerne mit den Menschen zusammen, deren Gesellschaft wir genießen. But that's not allelon. Aber das ist nicht allelon. Allelon means that every single person that you are together with is one, the one who you actually love. Allelon bedeutet, dass jede einzelne Person, mit der du zusammen bist, diejenige ist, die du wirklich liebst. You imagine if I walk into a room with 100 people. Stell dir vor, ich betrete einen Raum mit 100 Menschen. And I say, "Guy, the commandment of God is very simple." Und sage, das Gebot Gottes ist ganz einfach. All of you 100 people in this room. Alle 100 Menschen in diesem Raum. You have to self-sacrificially love one another. Müssen einander selbst aufopfernd lieben. Suddenly, you can't choose which of the 100 people that, or the 99 besides you, that you still love. Plötzlich kannst du dir nicht mehr aussuchen, welche der 99 Personen, außer dir, du liebst. Because one another includes every single person in this room. Denn einander schließt jede einzelne Person in diesem Raum ein. And the Bible says this is the message from the beginning and it's a beautiful message. Die Bibel sagt, dass dies die Botschaft von Anfang an ist. Und es ist eine schöne Botschaft. In my devotional this morning, I was reading a statement about the early church. In meiner Andacht heute Morgen habe ich eine Aussage über die frühchristliche Gemeinde gelesen. And in the middle of socially and economically difficult moments, inmitten sozial und wirtschaftlich schwieriger Zeiten, people were saying that the church is holding the society together. Sagten die Menschen, dass die Gemeinde die Gesellschaft zusammenhielt. You know why? Weißt du warum? Because they loved one another truly and they were very generous. Weil sie einander wirklich liebten und sehr großzügig waren. We as Christians need to come back to understand that self-sacrificing love for one another is not an option. Wir als Christen müssen zu der Erkenntnis zurückkehren, dass selbstaufopfernde Liebe zueinander keine Option ist. I will see you tomorrow. Bis morgen.